Hello, hello, hello and good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. So remember. Erinnere dich daran. You have to see Christ for who he really is and then yourself in him for who you really are. Du musst Christus so sehen, wie er wirklich ist und du musst dich in ihm so sehen, wie du wirklich bist. For you are one with him in his glory, Paul says in verse 4. In Vers 4 sagt Paulus, du bist jetzt eins mit ihm in seiner Herrlichkeit. So look at verse 5. We already talked about this. Schauen wir uns Vers 5 an. Wir haben schon darüber gesprochen. You have to live the way as it's already true. Du musst so leben, als ob es bereits wahr ist, that you already died to sin. Dass du der Sünde gestorben bist. Now, then he continues to say, dann sagt er, live as one who has died to the desires for forbidden things. Lebt wie jemand, der dem Verlangen nach verbotenen Dingen gestorben ist. Do you know, the different versions use different words for what he's saying here. Die verschiedenen Übersetzungen verwenden unterschiedliche Worte für das, was er hier sagt. Do you know, another one uses inordinate affections. Eine Übersetzung sagt, übertriebene Zuneigung. Another one uses passionate deeds. Eine andere verwendet leidenschaftliche Taten. And you know, one of the meanings is whatever grips you and tries to draw you away. Eine der Bedeutungen ist, was immer dich packt, dich ergreift und versucht, dich wegzuziehen. You know, with the Bible, the passion expresses it here, the desires for forbidden things. Die Passion drückt es mit dem Verlangen nach verbotenen Dingen aus. In my understanding, the best word to explain it from the Greek, meines Erachtens ist das beste Wort, um es vom Griechischen her zu erklären, it's just sinful passion, sinful desires. Einfach sündhafte Leidenschaft, sündhafte Begierden. It can apply to so many different areas of your life. Du kannst es auf so viele verschiedene Bereiche deines Lebens anwenden. You know, there are many things that are not wrong in themselves. Es gibt viele Dinge, die an sich nicht falsch sind. But if they become an addiction or a passion that controls you, then it becomes sin. Aber wenn sie zu einer Sucht oder einer Leidenschaft werden, die dich kontrolliert, dann wird es zur Sünde. I like to express it like this. Ich drücke es gerne so aus. It's not what you have, it's what has you. Es ist nicht das, was du hast, sondern das, was dich hat. So in my understanding, you could put into this expression here all sorts of things. Meinem Verständnis nach kann man in diesen Ausdruck alles Mögliche einsetzen. Food, money, career. Essen, Geld, Karriere. Many different things. Viele verschiedene Dinge. So, do you eat the food? Has the food gripped you? Has it become an addiction, a passion? Isst du das Essen oder hat das Essen dich gepackt, weil es zu einer Sucht, zu einer Leidenschaft wurde? You see, you have to live as somebody who's died to anything that controls you. Du musst als jemand leben, der allem gestorben ist, was dich kontrolliert. Do you know, many years ago I made this decision. Vor vielen Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen. When I feel that anything in my life that is not sinful in itself. Wenn ich das Gefühl habe, dass irgendetwas in meinem Leben, das an sich nicht sündhaft ist, is gripping me and becomes a passion that now controls me, I'm going to throw it out of my life. Mich ergreift, zu einer Leidenschaft wird und mich jetzt kontrolliert, werfe ich es aus meinem Leben. Christians have so many rules and regulations. You can't do this, you can't do the other. Christen haben so viele Regeln und Vorschriften. Du darfst dies nicht tun, du darfst das andere nicht tun. We should ask this question. Wir sollten uns diese Frage stellen. Does it draw me away from Jesus? Zieht es mich weg von Jesus? And has it become a passion that controls me? Und ist es zu einer Leidenschaft geworden, die mich kontrolliert? Look, you go to some countries and for a Christian to smoke is one of the worst sins that he can commit. Schau, in einigen Ländern ist das Rauchen für einen Christen eine der schlimmsten Sünden, die man überhaupt begehen kann. And then you go to Holland and after the church service they stand together outside the evangelical Christians and smoke. Wenn du nach Holland fährst, stehen sie nach dem Gottesdienst draußen zusammen und die evangelischen Christen rauchen. You go to some countries and to drink a beer as a Christian is a terrible sin. In manchen Ländern ist es eine schreckliche Sünde, als Christ Bier zu trinken. I've been to places where right after the church service people fellowship together inside of the church building, eat and drink beer. Ich war schon an Orten, wo die Menschen nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus zusammenkommen, essen und Bier trinken. So instead of making all sorts of regulations that are usually culture-based anyhow and not Bible-based, anstatt alle möglichen Vorschriften zu machen, die ohnehin meist kulturell und nicht biblisch begründet sind, why don't we take the word of God right here? Warum nehmen wir nicht genau da das Wort Gottes? And say that if it's a desire that has gripped me for something, then I live like I have died to it. Und sagen, wenn mich ein Verlangen nach etwas gepackt hat, dann lebe ich so, als wäre ich dem gestorben. See, that's how I live. Siehst du, so lebe ich. I enjoy a nice glass of wine in the evening or with a good meal. Ich genieße ein schönes Glas Wein am Abend oder zu einem guten Essen. But trust me, the moment I would feel that now wine has become my desire, my passion, I never want to drink it again. Aber glaub mir, in dem Moment, in dem ich merke, dass Wein zu meiner Lust, zu meiner Leidenschaft geworden ist, würde ich nie wieder davon trinken wollen. So instead of making this carnal judgment, ask yourself this question. Anstatt dieses fleischliche Urteil zu fällen, solltest du dir diese Frage stellen. What has gripped my desires? Was hat meine Begierden gepackt? You know, I have a very close friend. Ich habe einen engen Freund. That has for his birthday he received one of these e-cigars, electric cigarettes. Der zu seinem Geburtstag E-Zigaretten, elektrische Zigaretten bekommen hat. You know, he's not a smoker. Er ist kein Raucher. But he enjoyed it. Aber er hat es genossen. So then he bought himself another one. Dann kauft er sich noch einmal welche. And he liked it. Und er mochte es. And then I heard him say that he realized that this has actually now gripped him. Dann hörte ich ihn sagen, dass er gemerkt hat, dass es ihn jetzt wirklich gepackt hat. So he stopped it. Also hat er damit aufgehört. See, that's exactly what Paul is saying to you. Das ist genau das, was Paulus zu dir sagt. You have died to the desire for forbidden things. It means you have died to anything that now controls you. Du bist dem Verlangen nach verbotenen Dingen gestorben. Das bedeutet, dass du allem gestorben bist, was dich jetzt kontrolliert. So this is the question always ask yourself. The things that I have, do they control me or do I simply have them and control them? Das ist die Frage, die du dir immer stellen solltest. Kontrollieren mich die Dinge, die ich habe, oder habe ich sie einfach nur und kontrolliere sie? See, anything that tries to control me, for me, it's a desire for a forbidden thing now. Alles, was versucht, mich zu kontrollieren, ist für mich jetzt ein Verlangen nach einer verbotenen Sache geworden. So I live like I've died to it. Also lebe ich so, als wäre ich dem gestorben. If we would live our lives more sensitive to the leading of the Holy Spirit and less by rules and regulations. Wenn wir mehr auf die Führung des Heiligen Geistes achten würden und weniger auf Regeln und Vorschriften. And let the Holy Spirit make these truths real to us. Und uns vom Heiligen Geist diese Wahrheit vor Augen führen ließen. We would first of all not judge one another. Würden wir erstens nicht übereinander urteilen? Secondly, we would not be controlled by desires and passions, but by the Spirit of God. Und zweitens würden wir nicht von Begierden und Leidenschaften, sondern vom Geist Gottes kontrolliert werden. It'd be a better way to live life. Eine bessere Art zu leben. I'll see you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.